als wir uns kennenlernten. Und ehrlich, ja, ich verliebte mich unsterblich. Im Ernst, ich hab es damals nicht kapiert. Ich war amüsiert, fasziniert, fasziniert von dir. Sah dich in der Schule und war Papa auf der Couch. Schlief dann mit dir ein, wachte mit dir auf. Es war mir so egal, dass es eigentlich nicht passte. Du warst schon neidig, grad mal 8. Klasse. Fuck, alle haben es damals so gehasst. Du warst immer da, sagtest naja, dunkel wach. Und deine Worte waren Macht. Ich hörte dir zu, deine Sätze waren weit wie mein Wörterbuch. Ja und nun, ich wollte nur noch sein wie du. So abgefuckt cool, so nothing but the truth. Und ja, immer schon eine andere Generation. Aber wen kümmert es schon, ich war nichts anderes gewohnt. Hip-Hop, Hibbidi-Hop, es ist der Hip-Hop, den ich liebe. Es sind Chris, Cross, Biggie und Doc. Es ist der Hip-Hop, den ich lieb. Hibbidi-Hop, es sind Public Enemy. Es ist der Hip-Hop, Hibbidi-Hop, es ist der Hip-Hop, den ich lieb. Yeah, und heute noch lauf ich mit Dre durch die Stadt. Geh mit Jay-Z im Takt, hang mit Shady im Park. Ich liege im Bett zwischen Season und Text. Höre Biggie und Red und will nie wieder weg. Das ist alles, was ich will, alles, was ich brauchte. Mit Cypress Hill chillen, mit Icy einen rauchen. Ging laufen mit Snoop und Booyah Tribe. Schlief mit Luda und Shine in der Schule ein. Konnte ich mal nicht mehr, wollte weit, weit weg. Hab ich mir Prince of Bel-Air oder Wild Wild West. Hatte ich Zeit, weil ich Stress hing in der Warteschleife. Ertrug ich mit Mos Def diese harten Zeiten. Um mich zu pushen, nahm ich Salt und Pepper. Und im Rap lief's wieder gut, als sei Bolton Rapper. Irgendetwas anderes brauchte ich nicht, denn diese ganze Scheiße hat mich ausgeglichen. Hip-Hop, Hibbidi-Hop, es ist der Hip-Hop, den ich liebe. Es sind Chris, Cross, Biggie und Doc. Es ist der Hip-Hop, den ich lieb. Hip-Hop, Hibbidi-Hop, es sind Public Enemy. Es ist der Hip-Hop, Hibbidi-Hop, es ist der Hip-Hop, den ich lieb. Und heute gehör ich selber dazu. Hab so viel von dir gelernt, bin jetzt laidback und true. Hab die West und die East Coast in mir. Mit Oldschool im Herzen werd ich New School regieren. Hip-Hop, Hibbidi-Hop, es ist der Hip-Hop, den ich liebe. Es sind Chris, Cross, Biggie und Doc. Es ist der Hip-Hop, den ich lieb. Hip-Hop, Hibbidi-Hop, es sind Public Enemy. Es ist der Hip-Hop, Hibbidi-Hop, es ist der Hip-Hop, den ich lieb.